Erinnerst du dich, wie schön das mit uns beiden war? Ich hab dich nie vergessen, denn in meinen Träumen sind wir uns nah. Erinnerst du dich, immer noch nach so vielen Jahren? Ich hab dich schon immer geliebt, wir waren so ein wunderschönes Paar. Ich überleg ganz kurz, 8 Jahre ist es her, oder waren es 10? Ach, ich weiß es nicht mehr. So viele Jahre haben wir keinen Kontakt, warum hat es jetzt auf einmal geklappt? Ich erklär mal ganz kurz, wir waren ein Paar, wie Bonnie und Clyde, sie war gerade 19, ich 21, uns beiden war damals alles egal, denn wir hatten uns frei, wir lernten uns kennen, da war sie vergeben und doch war's lieber auf den ersten Blick. Ich war sehr schüchtern, aber doch entschlossen, weil ich wusste, dass du die Richtige bist. Erinnerst du dich an diesen Moment, als ich dich fragte, ob ich dich küssen darf? So kamen wir zusammen, ich erinnere mich noch, wie schön das mit uns beiden war. Erinnerst du dich, wie schön das mit uns beiden war? Ich hab dich nie vergessen, denn in meinen Träumen sind wir uns nah. Erinnerst du dich, immer noch nach so vielen Jahren? Ich hab dich schon immer geliebt, wir waren so ein wunderschönes Paar. So viele Jahre sind nun vergangen, was uns noch bleibt, ist die Erfahrung, die wir daraus sammeln, denn unsere Liebe war viel zu kurz. Ich hab immer zu an dich gedacht, kurz bevor ich meine Augen zumach. Ich sag's ganz ehrlich, ich hab nicht mehr daran geglaubt, dass wir uns nochmal wiedersehen. Und wieder ist es so, du bist leider vergeben, doch ich liebe dich auch, kannst du mich verstehen? Und nun fragst du dich, warum ist das so? Weil du hier eine bist, das war schon immer so. Ich spreche aus meinem Herzen auf ein Blatt Papier, wenn ich Liebe sag, erinnere ich mich, wie schön das mit uns beiden war. Wir waren so ein wunderschönes Paar. Erinnerst du dich, wie schön das mit uns beiden war? Ich hab dich nie vergessen, denn in meinen Träumen sind wir uns nah. Erinnerst du dich, immer noch nach so vielen Jahren? Ich hab dich schon immer geliebt, wir waren so ein wunderschönes Paar. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich. Erinnerst du dich? Wie schön das mit uns beiden war. Erinnerst du dich, wie schön das mit uns beiden war. Ich hab dich nie vergessen, denn in meinen Träumen sind wir uns nah. Erinnerst du dich, immer noch nach so vielen Jahren. Ich hab dich schon immer geliebt, wir waren so ein wunderschönes Paar.